Hat man nicht auch Goldbeben, kann man nicht ganz glücklich sein. Traurig lebt sie vor der Frieden, manche Hunger stellt sie ein, manche Hunger stellt sie ein. Doch wenn sie in der Tasche kein Kriegel noch rollt, da hält man das Schicksal die Wange und wacht. Und wir verschaffen das Gold, Zufall, ein Friedig und Hold und Segre und Leck, euer Streben.